meine Frau mag Pappen, Ketamin, hat Augenringe. Ich vertraue ihrer Stimme, diese Frau hat tausend Sinne. Sie mag harten Tag, harten Sex, ich find ihren Arsch perfekt. Schau nur, wie sie lächelt, wenn ich ihr da fix die Bahn wegflex. Schick Treffis mit der B, sie weiß genau, worauf ich steh. Sie ist das Erste, was ich seh, ganz egal, wohin ich geh. Mein Stoner Girl, ich muss sie endlich heiraten. Neben mir ist jeder Tag wie Weihnachten. Jeder Tag wie Weihnachten. Ich baller ne E, sie ballert den Schnee. Oh, hallert die Fee, das macht doch wie Kaffee. Ich gönn mir ne Branche zur Feier der Sause. Die Braut ist wie Arbeit, sie kennt keine Pause. Sie tanzt wie Shakira, ja, das find ich prima. Sie reibt ihn und danach verlässt sie ihn wieder. Was soll der Scheiß, Baby, komm, gib mir mehr. Ich halt dich mehr auf, Baby, komm wieder her. Der Holy, ich will sie, doch sie ist nicht auf Turn. Der Holy, was soll das, was könnte sie wohl stören? The Holy, sie sagt, sie kann das softe Zeug nicht hören. Also geb ich dir den Turn, bring den Beat nochmal zum Burn. Alter, Stube. Ja, die hat gesagt, meine Mucke ist zu soft und so. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das finden soll, das wird irgendwie nicht so cool. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich einfach mal den Beat schneller drehen. Dann machen wir da härtere Kicks rein. Und dann zeigt man der eigentlich erstmal überhaupt, wer wir sind. Oder? Schiller 075, ich bin der fucking heiße Ossi. Meine Freunde saufen fleißig und sind niemals große Forti. Im Osten geht die Sonne auf, doch ich seh nix vor lauter raus. Sie fragen, wie viel Laub ich brauch, ich sag mal so, ich rauch mich tau. Woher hast du dieses Kraut? Von dem Mann im Ohr, hinterm alten Land. Er hat nen guten Preisverstand und außerdem echt heißes Gang. Ich soll so viel ich leisten kann, damals schon vom Taschengeld. Jeden Tag vorm Unterricht hab ich mir wenig Cash bestellt. So hatte ich rückere Hände, konnt Outlet sauber malen. War ne Sportskanone, Digga, doch ich hatte sich so bezahlen. Mein Mathelehrer meinte, ich hab sowas wie ne Schwäche. Ich sag zu ihm, halt die Fresse, ich bin überall der Beste. Du Bastard. Schiller, Motherfucker, ich war krank. Die Zeit verging und dann entdeckt ich's Gang. 6666 Tüten schon verbrannt und halt immer noch die schönsten aller Blüten in der Hand. Schiller, Motherfucker, ich war krank. Die Zeit verging und dann entdeckt ich's Gang. 6666 Tüten schon verbrannt und halt immer noch die schönsten aller Blüten in der Hand.